Es war einmal ein zurückhaltender, aber unwiderstehlicher Vampir. Erwache! Ja, der erwachte, nachdem die böse Hexe ihn eingesperrt hatte. Mich in eine Kiste gesperrt, 200 Jahre lang! Du übertreibst, das war nur 196. Wie auch immer, dieser Barnabas, Barnabas Collins, 1772 zum Vampir geworden, wird aus seinem Sarg befreit. 1972? 1972, ja. Und findet zurück in den Kreis seiner seltsamen, wirtschaftlich allerdings jetzt ziemlich heruntergekommenen Familie. Ich gedenke, wieder ein Teil dieser Familie zu werden. Da, in der gruseligen alten Villa, die in jedem Winkel Geheimnisse birgt. Und damit sind für Tim Burton, den Meister des Gothic und der skurrilen Weltentwürfe, alle Zutaten bereitet, um die alte TV-Serie Dark Shadows im aktuellen Gewand aufzubereiten. Und die Klaviatur schwarzer Romantik zu spielen, wie beispielsweise zuvor in Sweeney Todd oder Sleepy Hollow. Ein Großteil des Humors von Dark Shadows ergibt sich daraus, dass dieser Barnabas Collins, der Vampir, der typische Fisch auf dem Trockenen ist. Frauenheld des 18. Jahrhunderts, der das Herz einer herzlosen Hexe namens Angelique, wunderbar lasziv, verführerisch, Eva Green, brach. Und wenn du nicht willig bist, meint die Hexe auch 200 Jahre später noch, dann... Ich pack dich wieder in die Kiste. Noch schlimmer. Ich ließ deine kleine Freundin schon mal von der Klippe springen. Warum sollte ich das nicht wieder tun? Der Blick, den der Vampir aus dem 18. Jahrhundert in die 1970er Jahre wirft, unter anderem auf den jüngsten weiblichen Spross der Familie Collins. 15 und noch kein Gemahl. Dieser Blick hat ohne Zweifel mit unserem eigenen etwas gemein, wenn auch aus anderer zeitlicher Richtung. Und darauf hackt Tim Burton vergnügt herum. Es ist mit anderen Worten dieses Erstaunen, was es alles gibt in dieser Epoche, als die Menschen sich hässliche Trollpuppen, Weintrauben aus Kunstharz, Lavalampen oder Makramee-Schmuck bieten ließen. Der Cultural Clash also ist vorprogrammiert. Irgendwie hast du ein Rad ab, oder? In dieser Welt der 1970er Jahre für den unfreiwilligen Besucher aus dem anderen Jahrhundert. Der Versuch wurde unternommen, mich zu rädern. Doch vergebens. Die TV-Serie Dark Shadows in den 1960er Jahren bezog in rund 1200 Episoden, in diesen Tagen übrigens in einer 135er DVD-Box, natürlich in Sargform, auf den Markt gekommen. Die Faszination bezog die Serie aus der komischen Mischung aus Horror, Romantik, Melodram inklusive verdrehter Family Values, wo eben jeder, egal ob Werwolf, Geist oder blutrünstiger Vampir dazugehört, wenn er denn dazugehört. Blut ist eben dicker als Wasser. Ein Vampir! Auch wenn's geschlürft wird. Er ist ein Collins und er hat Anstand. Heutzutage eine sehr seltene Kombination. Der Vampir ist... ohne Frage im Kino wie im Fernsehen zurzeit allgegenwärtig, von der Twilight-Kinosaga bis zur sexy durchgeknallten TV-Vampir-Soap True Blood. Dark Shadows schlägt da nun kein wirklich neues Kapitel auf, allerdings spielt der Film auf wunderbar makabre Weise mit den Genre-Versatzstücken und gibt sich, typisch Tim Burton, ganz der schwarzen Romantik hin. Genährt das Ganze von der ansteckend wirkenden Spielfreude von Johnny Depp, als fahlem Vampir Barnabas Collins. Seit Jahren übrigens nährt ja Johnny Depp die Legende, er habe für den Entwurf der Captain Jack Sparrow-Figur im Fluch der Karibik einen Nachmittag lang mit Rolling Stones-Gitarrist Keith Richards Verkleidungsorgien betrieben. Nach Dark Shadows sollte man sich allerdings endlich einmal fragen, ob sich an diesem Nachmittag, so möge es sein, nicht auch Tim Burton mitverkleidete.